WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, Freitagnacht, wir melden uns zur Stelle, fast pünktlich, und ich freue mich, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, freie Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist 16 Jahre alt und heißt Tobias. Hallo Tobias. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. So, über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Ich würde mich gern heute mit dir über die aktuelle Flüchtlingssituation unterhalten. Ja. Weil mir das zurzeit, muss ich sagen, schon irgendwo etwas Kopfschmerzen bereitet. Kommst du aus Bayern? Ich komme aus Bayern, ja. Wie denkst du denn über die Linie von eurem Boss, von Herrn Seehofer? Naja gut, auf der einen Seite, ich meine, Horst Seehofer sagt ja klipp und klar 200.000 Flüchtlinge Obergrenze. Ich meine, er möchte halt schon wirklich gerne, denke ich mal, dafür sorgen, dass das Ganze wirklich, da jetzt mal, geordnet abläuft. Mhm. Und aber sich jetzt heute mit Viktor Orban treffen. Viktor Orban ist halt auch nicht bekannt dafür, dass er, sagen wir mal, unbedingt recht beliebt ist. So kann man es vorsichtig ausdrücken, ja. Naja. Ein sehr umstrittener Mann. Aber schwierig. Komm, was ist denn deine Meinung zu der ganzen Situation? Du bist 16 Jahre alt, ist ja interessant, auch mal so einen Blickwinkel von einem ganz jungen Menschen zu hören. Naja, vielleicht, wenn ich kurz von mir erzählen kann, weil ich bin eben durch diese ganzen Berichterstattungen in Fernseh und Zeitungen eben auf das Thema aufmerksam geworden und ja, mich hat es halt gleich von Anfang an befasst und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt wirklich so viele Menschen einfach nichts mehr haben und einfach fliehen und deswegen habe ich mir gedacht, da könnte ich vielleicht auch helfen und ich habe jetzt in Zusammenarbeit mit unserer Gemeinde eine Sachspendenaktion für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ins Leben gerufen. Ah, super. Und läuft das Ganze schon gut? Ja, also wir haben damit angefangen. Es wurden Flyer erstellt. Da wird zum Beispiel Spielzeug gesammelt oder eben was die halt so brauchen. Das läuft in Zusammenarbeit mit der Caritas. Und ja, da sind auch schon Sachen zusammengekommen. Ich habe heute einen Anruf gekriegt, also die Caritas würde am Wochenende schon auch einen Teil abholen, Rucksäcke, weil sie das bräuchten. Und also so viel habt ihr schon? Wir haben schon, wir haben ein bisschen Angst gehabt, dass dass die Leute da so Sachen hinbringen, die wo vielleicht auch nicht mehr so ganz brauchbar sind. Also aller Schrott. Ja, aber gut. Ich glaube, das machen die Leute nicht. Auch bei den Kleiderspenden hört man und liest man, dass die ganzen... Bei der Aktion, da sind jetzt noch keine Sachen zusammengekommen, wo ich sagen würde, das kann man gar nicht. Naja, sehr gut. Also Spielzeug, sag noch ein paar Beispiele. Was? Zum Beispiel ganz viele Rucksäcke, eben Brettspiele oder auch Fußbälle und Sportkleidung, was halt so benötigt wird. In aber guter Zustand, also das ist schon ziemlich gut bis jetzt. Und das wird dann abgeholt und wo wird das dann verteilt, weißt du das? Das läuft in Zusammenarbeit mit einer Einrichtung für eben in der unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut werden und das wird dann mal abgeholt oder ein Teil wird auch schon eben dieses Wochenende abgeholt, das muss man dann mal schauen. Und wird das in ganz Deutschland verteilt, weißt du nicht? Erst einmal wird der Bedarf von diesen Einrichtungen gedeckt und sie haben dann gesagt, das wird dann, wenn ihr Bedarf gedeckt ist, letztendlich auch weiterverteilt. Ja. Wie viel Zeit hast du jetzt da schon hinein investiert in diese Initiative? Das ist eigentlich gar nicht mal meint immer, das ist aufwendig, aber das können mehrere machen, weil es ist eigentlich mit relativ wenig Aufwand sogar machbar. Mhm. Ich habe halt eben angefangen, mich informiert im Internet, ja, was kann man machen und so. Mhm. Und ja, dann habe ich eben Kontakt auch mit einem Mitarbeiter aufgenommen, habe dann letztendlich eine Liste bekommen, auf der draufsteht, was gebraucht wird. Mhm. Dann haben wir Flyer gedruckt und haben sie dann verteilen lassen. Und Wie viele Leute seid ihr, so der harte Kern? Na, der harte Kern eben, also das mache ich jetzt so ein bisschen ich schaue immer nach, was ist schon zusammengekommen und bin auch so Ansprechpartner dafür und dann eben in Zusammenarbeit mit unserem Herrn Pfarrer noch. Achso, gut, das ist eine ganz, ganz kleine Geschichte. Ja, deswegen rufe ich auch bei dir jetzt an, weil ich vielleicht auch an die Leute wirklich appellieren möchte, dass das gar nicht so schwer ist und dass man halt auch schon wirklich gut helfen kann. Stimmt. Also wenn jemand helfen will, der das sich informieren, das ist ganz wichtig, aber da kann man echt gute Sachen machen. Glaube ich auch, finde ich auch ganz toll. Dickes Kompliment an dich, dass du es machst. Dankeschön. Aber ist eigentlich ich brauche dafür kein Lob, weil aber ich sag's trotzdem. Das ist selbstverständlich eigentlich. Ja, weil das ehrt dich, dass du so sagst. Tobias, hast du denn persönlich auch schon Kontakt mit Flüchtlingen gehabt? Also bei uns in der Schule, da ist in unserer Klasse sind auch immer mehrere Flüchtlinge auch jetzt und mit einem verstehe ich mich auch ganz gut und es ist dann schon hart, wenn einem dieser seine Geschichte erzählt. Was hat der zum Beispiel für eine Geschichte erzählt? Ja, halt auch von der Flucht Syrien, dass er jetzt hier mit seinem Vater ist. Also die aus Syrien kommen, haben ja in der Regel wirklich die Hölle hinter sich. Ja, die haben die Hölle hinter sich. Und vielleicht so schlimme Sachen, die sie gar nicht sofort erzählen können oder wollen. Ja, aber es ist ein ganz netter. Also da passt alles. Und klappt das denn schon mit der Sprache bei ihm? Ja, also in den letzten Tagen merkt man schon, dass er wirklich immer versucht, Deutsch zu reden, aber bei uns natürlich in Bayern kommt eben das Problem hinzu, dass wir eben mit unserem mit unserem Dialekt, genau. Stimmt, das ist so ein bisschen das Problem. Muss ja Deutsch lernen und Bayerisch lernen, das ist dann noch ein Tick schwieriger. Aber warum ich auch jetzt anrufe bei dir, weil wenn ich mir dann sowas ansehe und ich habe jetzt mit Flüchtlingen nur positive Erfahrungen gemacht, meine Frage an dich wäre, warum eben dieser, weil ich merke, ich verfolge das auch alles und ich stelle schon fest, dass wirklich überall ein, ich sag's mal schon fast von Hass oder von, weil das aktuell so in den Medien ist, eben diesen ganzen Rechtsruck und so. Ja, wobei, glaube ich, man muss aufpassen. Also es ist nicht überall Hass. Ja, natürlich, also die Mehrheit unterstützt das natürlich. Ja. Aber das wird halt jetzt so hochgekocht, dass es aussieht, wie wenn jetzt gleich ganz Deutschland schon fast. Natürlich, direkt. Ja. Das ist auch erschreckend. Aber man darf auf der anderen Seite wirklich nicht vergessen, die Heerschar von Menschen, du bist ein Pünktchen in dieser Heerschar, die sich engagieren. Und gerade in Bayern ist das ja alles auch hervorragend gelöst worden, nachdem dieser Massenansturm da stattgefunden hat. Aber ich verstehe es trotzdem nicht, weil ich folge eben die Geschichte so jetzt auch so, ich weiß nicht, so mit Herrn Höcke und so. Also ich kann es überhaupt nicht verstehen, wie man überhaupt in so einer zum Teil echt abwertenden Art und einfach nur furchtbaren Art eben über Menschen redet, die wirklich alles verloren haben. Also gerade aus dieser Ecke wird sehr viel Stimmung gemacht und sehr viel Hetze produziert. Und das finde ich auch sehr bedenklich. Man kann ja auf die Probleme hinweisen und es gibt viele Probleme und die zu lösen sind und Schwierigkeiten. Ja. Das darf man ja alles machen, aber man darf nicht. Ich meine, Ordnung oder so, das will ja letztendlich jeder. Das ist ja auch das Ziel von der Politik, aber was die Wortwahl allein schon. Aber dann musstest du doch eigentlich sehr auf der Seite von unserer Bundeskanzlerin stehen, mit deiner Grundhaltung. Naja, ich sage, also Politik oder so, ich habe jetzt keine direkte politische Einstellung, sagen wir es so. Finde ich auch gut, du hast eine menschliche Einstellung und darauf kommt es letztendlich. Ja, schon eher, also. Ja. Mensch, Tobias, ich finde es toll, was du da machst und wir wollen alle hoffen, dass es nicht noch zu mehr Hetze in Deutschland kommt. Ja, und ich möchte vielleicht noch kurz was sagen und zwar vielleicht hört uns ja, ich denke es zwar nicht, aber vielleicht hört uns der Herr Höcke ja irgendwann zu. Also ich möchte nur sagen, also Herr Höcke, also hören Sie doch bitte endlich auf mit Ihrer menschenverachtenden Politik. Jetzt denken Sie mal auch mal drüber nach, was Sie da sagen. Ich meine, das sind nicht alles Verbrecher, das sind ganz arme Menschen. Herr Höcke, das müssen Sie doch auch irgendwo verstehen. Jetzt zeigen Sie sich doch mal bitte ein bisschen von Ihrer menschlichen Seite. Herr Höcke, falls Sie uns zuhören, das war gerade Tobias, der 16 Jahre alt ist. Ach ja, Herr Höcke, und ich weiß nicht, was Sie verfolgen, aber wenn Sie Anerkennung wollen, dann wenden Sie sich vielleicht mal bitte an die Heute Show im ZDF. Die hat Ihnen nämlich im Dezember des letzten Jahres hat Ihnen einen Preis verliehen. Vielleicht wissen Sie es, das war ein braun-gelber, goldener Vollpfosten. Und jetzt überlegen Sie sich vielleicht einmal, warum Ihnen diese Sendung diesen Preis verliehen hat. So. Vielleicht wenden Sie sich an Oliver Welke irgendwann, vielleicht genau. Überreicht er Ihnen diesen Preis. Aber zeigen Sie sich bitte von Ihrer menschlichen Seite und reden Sie nicht immer so schlecht über andere. Mensch, Tobias, du machst das ja wie ein Profi. Das sind nur meine Gedanken. Weil absolut okay. Hast du dir jetzt gerade die Ansprache aufgeschrieben? Nein, ein bisschen schon. Also aufgeschrieben habe ich es mir nicht, aber ich habe vorhin einmal vielleicht überlegt, was könnte man sagen. Ist auch völlig in Ordnung. Vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast. Hat mich sehr gefreut, Tobias. Und weil vielleicht noch kurz das letzte Thema, weil mit dem ich auch dich fragen wollte, warum glaubst du, liegt das daran, dass wenn zum Beispiel ein Till Schweiger oder irgendwer einen Aufruf startet, dass dann wirklich gleich so ein Shitstorm auf einen zukommt? Das verstehe ich nicht. Okay, das ist ein ganz anderes Thema. Lassen wir das mal so stehen. Ich finde toll, dass du angerufen hast und was du machst und was du gesagt hast. Danke. Und schöne Grüße nach Bayern von uns aus, hier aus Köln. Jo, tschüss, danke. Tobias. Schönen Ciao. Tag noch. Tschüss. Tschüss. Engagierter junger Mann, 16 Jahre alt. Super. Jetzt kommt Musa. Musa ist 25. Guten Morgen, Musa. Ja, hallo Damian. Hallo Musa. Freut mich, dass ich zu dir durchgekommen bin. Ja. Ich ruf an, weil ich dir erzählen wollte, also ich bin 2011 zum Islam konvertiert und stoße damit hauptsächlich auf Abneigung. Da piepst immer was, hörst du das? Hörst du es? Da piepst immer, dein Telefon piepst. Moment. Das musst du abstellen, sonst wird's zu nervig. Also alles klar, okay. Du bist zum Islam konvertiert. Was warst du vorher? Was warst du vorher? Also ich habe immer an Gott geglaubt, aber ich war nicht religiös, ich bin auch nicht religiös erzogen worden, aber habe mich dann irgendwann angefangen mit dem Thema Religion zu beschäftigen. Aus welcher Kultur oder aus welchem Land kommen deine Vorfahren? Also ich bin Deutscher, ich habe auch deutsche Eltern. Aha, du sprichst... Der Sprache hätte ich, vom Namen hätte ich es gedacht, dass du vielleicht aus einem islamischen Kulturkreis kommst. Achso, Musa ist mein islamischer Name. Ach so. Wie hieß du früher? Felix, also so heiße ich auch noch. Das ist ja mein bürgerlicher Name, natürlich, werde ich auch noch angesprochen. Ah. Aber Musa ist halt mein islamischer Name. Also ein Urdeutscher. Genau, so kann man das sagen, Der irgendwie im christlichen Sinne erzogen worden ist. Nein, wie ich schon gesagt habe, also ich wurde nicht religiös erzogen. Nee, vielleicht nicht, ich meine nicht von zu Hause aus, aber so vom Umfeld, das ist ja eine christliche Kultur hier bei uns. Das stimmt, ja. Ja. Christlich-atheistisch, sag ich mal. Ja. Und also ich bin halt 2011 zum Islam gekommen, weil ich einfach mal die Bibel zur Hand genommen habe. Also ich habe eine Bibel vor ungefähr 10, 12 Jahren geschenkt bekommen und die habe ich bis vor 6 Jahren ungefähr nie angerührt. Und dann irgendwann... Aber wenn du eine Bibel liest, dann geht man doch zu den Juden oder zu den Christen. Warum dann zum Islam? Also ich habe, wie gesagt, die Bibel geschenkt bekommen und das stimmt, was du gerade gesagt hast, das ist natürlich das Buch der Juden und der Christen und es hat mich halt sehr gepackt, was ich da gelesen habe und ich habe angefangen, mich für das Thema Religion zu interessieren. Ach so, ich verstehe, so begann das Interesse für Religion bei dir. Ja, ganz genau. So, aber dann wirklich die Frage, wenn dich das interessiert hat und du fandst das vielleicht spannend, warum bist du nicht bei den Christen geblieben, sondern bist zum Islam gegangen? Also das war ein Prozess, der hat etwas länger gedauert. Wie gesagt, ich habe die Bibel komplett durchgelesen, das Alte Testament, das Neue Testament. Da braucht man schon ein paar Stunden für. Da braucht man schon einige Zeit. Ja, genau. Und also ich habe schon immer an einen Gott und eine höhere Macht geglaubt und konnte aber vorher nie was mit dem Thema Religion anfangen und dachte, ja, das ist irgendwie erfunden und ich glaube nicht dran, dass Gott da irgendwas da an die Menschen herabgesandt hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann, wie gesagt, habe ich halt in der Bibel gelesen, es hat mich dann so gepackt, dass ich das Thema total interessant fand, wie ich schon gesagt. Okay, soweit verstanden jetzt. Und dann, warum ja, dann der Schritt zum Islam? Das kam dann, ich habe dann den Koran gelesen, weil ich wissen wollte, ja, es gibt ja nicht nur die Juden und die Christen, es gibt auch noch die Muslime. Woran glauben die denn? Es gibt ja noch mehr. Es gibt ja noch Buddhisten und Hinduisten. Ja, klar, ich rede mal jetzt von den drei großen Weltreligionen. Okay. Mhm. Und ja, dann habe ich halt den Koran mal zur Hand genommen und gesehen, dass das alles schlüssig ist, was da so steht. Und fandest du den Koran schlüssiger als die Bibel? Auf jeden Fall, ja. Warum? Was ist da schlüssig? Der Koran hat keine Widersprüche, widerspricht sich nirgends, während die Bibel sich an vielen Stellen widerspricht, zum Beispiel. Und, soweit ich habe beide Bücher gelesen auch. Okay. Ich finde, dass beide sehr widersprüchlich sind. Und das ist ja das Schwierige daran, dass der eine es so auslegt, sowohl bei den Christen als auch bei den Moslems, und der andere legt es so aus. Mhm. Das ist ja meistens bei heiligen Büchern so. Ja, also das muss dann halt jeder für sich selbst herausfinden. Ich habe mich selbst, ja. Und das ist dann die Schwierigkeit. Dann sagt der eine, ja, ich sehe es so, und der andere so, und dann schlagen die Leute sich die Köpfe ein, was natürlich nicht passieren dürfte. Naja, was auch überhaupt nicht passieren soll, also das. Okay, für dich ist das schlüssiger. Was kannst du mir denn erklären, was für dich das Besondere am Islam ist? Das ist einfach diese, wie kann ich das am besten sagen? Es ist einfach, was mich am Anfang am meisten fasziniert hat, war halt, wie die Muslime leben, dass sie halt wirklich fünfmal am Tag beten oder beten sollten. Mhm. Und einfach, zum Beispiel im Ramadan fasten sie alle, egal ob sehr gläubig oder weniger gläubig, mehr religiös, weniger religiös, aber alle fasten zum Beispiel, was ich halt in Deutschland bei meinen Landsleuten so gar nicht mehr sehen konnte bei den Christen. Ja, das kann ich gut verstehen. Es gibt einen festeren Ritus und alle machen mit und es ist viel mehr verankert im Alltag als bei den meisten Christen. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, dass habe ich das richtig verstanden, dass du deine Umwelt die Nase rümpft? Ja, das ist, zum großen Teil ist das leider so. Wer, zum Beispiel deine Eltern, was sagen die? Also meine Eltern, da kann ich mich noch glücklich schätzen, dass die da einigermaßen tolerant sind und damit klarkommen. Sie wollen nicht mit mir über dieses Thema reden, aber ansonsten ist alles okay, solange ich halt nicht dieses Thema anschneide. Was ich auch verrückt finde, wenn ich einen Sohn hätte und der wäre zum Islam konvertiert, fände ich das hochspannend, mich mit dem darüber zu unterhalten. Ja, meine Eltern wollen es halt nicht. Die wollen es nicht. Was sagen deine Freunde so von früher? Ja, also da sind die Kontakte hauptsächlich größtenteils abgebrochen. Und in deren Augen bin ich halt, ein religiöser Spinner. Ja, klar. Ja, was natürlich, was ich nicht bin. Also ich sehe die Welt auch mit anderen Augen noch. Musa, was sagst du denn zu, gehen wir mal gleich ins Extrem, was sagst du zu IS? Zum IS? Also, da halte ich überhaupt nichts von. Ich sag das mal so ganz krass, also ich habe Videos im Internet gesehen, wo irgendwelche Folter stattfindet oder wo Menschen bei lebendigem Leib der Kopf abgeschnitten wird. Und da habe ich mich gefragt, was? Das kann doch nicht islamisch sein. Das da kann nicht im Sinne eines von Gott, und das kann nicht in Gottes Sinne sein. Ganz genau, ja. Und das kann auch nicht im Sinne dieser Religion sein. Und da habe ich mich nochmal ganz stark mit dem Koran und mit den Hadithen, also der Lebensweise und den Aussagen des Propheten, Friede sei mit ihm, beschäftigt. Mhm. Und ich habe in keinster Weise auch nur irgendeine Rechtfertigung dafür gefunden, für das, was die IS da treibt. Also, nimmst du diesen Menschen ab, dass sie gläubig sind? Ja, ich glaube schon, dass das so ist. Aber ich denke, dass diese Gläubigkeit, die sie haben, ausgenutzt wird. Von irgendwelchen machtgierigen Menschen, die den verklickern wollen, das ist Islam und Nee, also absolut. Was ging dir durch den Kopf, als zum Beispiel das schlimme Unglück in Paris passiert ist, wo so viele Menschen ums Leben gekommen sind? Ja, da habe ich erstmal war ich schockiert. Also ich habe dieses Fußballspiel gesehen, die Live-Übertragung Deutschland-Frankreich, und habe auch diesen Knall gehört im Fernseher halt. Mhm. Und da habe ich, wo dann klar war, dass es ein Anschlag war, ein islamistisch motivierter Anschlag war, da habe ich mir auch habe ich auch mit dem Kopf geschüttelt, wie wahrscheinlich jeder andere, und gedacht, scheiße, nein. Ich glaube, wenn ich Moslem wäre und solche Dinge passieren, hätte ich einen ganz großen Zorn auf diese Menschen, weil die meine Religion missbrauchen und weil die meine Religion ins schlechte Licht stellen. Das muss euch allen, die meisten, die friedlich orientiert sind, doch ganz genauso gehen. Ja, ganz genauso ist es auch. Ich muss mich tausendmal dafür rechtfertigen. Ich wurde immer wieder darauf angesprochen von Bekannten, Freunden und so weiter. Und ich hab's dann auch irgendwann einfach satt gehabt, mich ständig für irgendwas rechtfertigen zu müssen. Mhm. Wie das mit dem IS. Also ich muss mich ständig rechtfertigen, weil es ist so, dass man mir das schon ansieht, meine Religion, und dass ich auch dementsprechend dann hin und wieder gekleidet bin und einen Bart trage, und ich muss mich andauernd rechtfertigen für den IS und für Anschläge, und dann sage ich, nein, das sind einfach Verrückte. Ja. Was machst du vom Beruf, Musa? Ich bin Gartenlandschaftsgärtner. Ah ja. Und wo hast du, nachdem die alten Freunde sich von dir abgewandt haben, wo hast du neue Freunde gefunden? Größtenteils in der Moschee. Mhm. Aber es ist so, durch die Flüchtlingskrise jetzt habe ich auch den einen oder anderen kennengelernt. Also ich spreche einigermaßen Englisch. Mhm. Und die meisten oder viele Flüchtlinge sprechen halt auch Englisch. Und ich wohne in Hamburg, und hier gibt es allein in meinem Umfeld gibt es mehrere Flüchtlingsheime, und da lernt man schon mal den einen oder anderen kennen, kommt ins Gespräch, und Musa, wieso, kurze Frage noch zum Schluss, wieso ist das üblich, wenn man konvertiert, dass man dann einen anderen Namen annimmt? Es ist schon so, dass man dann einen arabischen Namen... Das ist üblich, man behält dann nicht den... Lieber Musa, ich danke, dass du angerufen hast und uns von deinem Leben erzählt hast, was sicher relativ ungewöhnlich ist. Aber alle haben das Recht, genauso zu leben, wie sie gerne wollen. Und so soll es auch bleiben. Ganz genau. Und Toleranz ist das A und O. Also egal, welche Religion man angehört oder Weltanschauung man angehört, Toleranz ist das A und O. Jetzt haben wir uns, Stichwort Toleranz. Jetzt haben wir uns über viele Sachen unterhalten. Das nächste Mal, wenn wir telefonieren, unterhalten wir uns über Frauenrechte und über Schwule. Das machen wir das nächste Mal. Sonst haben wir jetzt haben wir keine Zeit mehr. Okay. Musa, alles Gute wünsche ich dir. Von Herzen alles Gute. Dankeschön, dir auch. Tschüss, ciao. Okay, tschüss. Und hier ist Christoph. Christoph ist 40. Guten Morgen, Christoph. Ja, guten Morgen. Hallo, Christoph. Grüß dich. Hi. Ja, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's ganz einfach darum, ich wollte mir mal einfach mal einen Rat von dir reinholen, sag ich mal so, einen unabhängigen Rat. Ja. Weil, wie soll ich das sagen, mein Leben, ey, ist das absolute Chaos. Ehrlich, was da abgeht, also wirklich. Warum? Ganz einfach. Ich bin damals mit 18 so in eine Hooligan-Szene reingeraten. Das passt auch gut zu dem Thema, was davor war, bei dem Musa. Mhm. Ja. Und mit ISIS und sowas. Und wie gesagt, ich bin vierfacher Vater und wie soll ich sagen, war verheiratet, dann jetzt über 2,5 Jahre getrennt von meiner Frau. Mhm. Und ich hatte vorher, weil ich 18 Jahre nichts mehr mit der Hooligan-Szene zu tun hatte. Ja, durch die Trennung bin ich jetzt wieder da reingekommen. Ach du lieber Gott. Ja, bin ich jetzt wieder da reingegangen. Also du bist durch die Frau, kann man sagen, bist du da rausgezogen worden? Ganz genau, und wieder reingegangen, weil sie mich verlassen hatte. Also besser, ich habe sie verlassen mit meinen Kindern. Ja. Und wie gesagt, ich hatte keine Aufgabe mehr. Moment, ich war nur für meinen Arsch alleine zuständig. Hab ich nicht verstanden. Ja. Du hast sie verlassen? Ja, richtig. Mit den Kindern? Ja, richtig. Das heißt, du bist für die Kinder verantwortlich? Ja, wie gesagt, also die, wie gesagt, reinstes Chaos. Seit 2,5 Jahren wechseln meine Kinder den Aufenthalt zwischen mir und meiner Frau. Wenn was sie bei meiner Frau nicht dürfen, hoffen sie bei mir. Also ja? Die haben keinen festen Wohnsitz bei dir und sind nur ab und zu mal bei der Mutter. Oder? Nee, die haben jetzt, die wechseln, wie gesagt, die wechseln nie, wie es ihnen gerade lieb ist. Wie alt sind die Kinder? Angefangen von 3 bis 16. Von 3, gut, das ist ja nun, da muss man ja ganz viel sich kümmern. Und dieses dreijährige Kind lebt auch phasenweise nur, das lebt bei der Mutter. Die beiden Jungs, ich habe 2 Jungs, 2 Mädels, die beiden Jungs leben bei der Mutter, die sind klein, 3 und 5. Mhm. Ja, und meine beiden Mädels, die sind 11 und 16. Ja, und zwischen den beiden war das Problem gewesen, wo sie bleiben wollten. Die haben versucht, ihre Grenzen auszuschöpfen. Ja, bei Papa darf ich viel mehr und bei Mama verbietet. Und du kennst das ja. Die versuchen da einen nach dem anderen auszuschöpfen. Kann ich mir gut vorstellen. Wieso hast du denn deine Frau verlassen? Ja, ganz einfach. Die hat mich über 17 Jahre lang betrogen. Da bist du ihr auf die Schliche gekommen. Ja, ich bin ja schon damals auf die Schliche gekommen, aber sie meinte mich da für dumm zu verkaufen. Da war nie was gewesen. Ich habe es ja auch nie im Verrat erwischt. Mhm. Okay, so, jetzt lass mal über deine unrühmliche Vergangenheit sprechen. Du warst damals in der Hooligan-Szene. Ja. Bist du damals irgendwie mal erwischt worden oder sogar verurteilt worden? Nee, eigentlich nicht. Da war ich eigentlich sehr, sehr clever gewesen. Aber durch die ganze Trennung bin ich unachtsam gewesen und ich, wie gesagt, wie die Axt im Walde gewesen. So, das heißt, nach der Trennung, wie du es gerade gesagt hast, bist du wieder in der Szene drin. Was konkret heißt das? Was machst du in der Szene? Ja, ganz einfach. Durch die Trennung hatte ich dann auch wieder Kontakt zu meinen alten Kollegen gehabt, wo ich vorher abgebrochen hatte. Und ich habe Wind bekommen, dass ein guter Freund, der hat regelmäßig an so Pegida- und Trugesa-Demonstrationen teilgenommen. Ne, der war da auch ziemlich tief drin gewesen. Und den hatten die Antifas mit 40 Mann gegen einen, haben sie den abgefangen auf dem Weg von der Demonstration nach Hause. Die haben den so lebensgefährlich verletzt mit Messerstichen. Ja, der hatte 6 Messerstiche da abgekriegt. Ja, der war 6 Monate im Krankenhaus gewesen. Und ich bin dann sofort zu ihm hingegangen. Ich habe gesagt, was ist los hier? Ja, ich habe dann gesehen, wie der Junge aussah. Und dieser Vorfall war für dich ausschlaggebend, was zu unternehmen. Was hast du unternommen? Ich habe mich einem Rollkommando angeschlossen bei der Ugeva, weil ich hab eine Menge drauf, das wissen die auch, also in Hooligan-Szenen. Rollkommando, das heißt? Wir haben sie ausfindig gemacht. Ich hatte nur das Ziel gehabt, diese 40 Typen zu erwischen. Hast du sie erwischt? Ich habe 20 von denen erwischt. Was hast du, einzeln oder wie? Man wusste, wer das war. Und wo die herkommen. So, und dann hatten wir ganz einfach dann Informationen bekommen. Da und da sind diese Typen. Dann sind wir dahin, zum Beispiel in Kneipen gewesen. Dann sind wir in eine Kneipe rein und haben da aufgeräumt. Was hast du oder was habt ihr mit diesen Menschen gemacht? Zum Beispiel auf der Demonstration. Da war eine in Wuppertal gewesen. Der kam gerade aus dem Zug gewesen. Ich hatte Quarzhandschuhe, alles beigehabt, Schwurmaske, weil ich bin noch unter Bewährung gewesen. Aber ich sag mal, Freunde sind Freunde. Freunde sind für die Ewigkeit. Ja, jetzt war keine lange Auswahl. Erzähl, was du gemacht hast. Wir sind aus dem Zug gekommen und da wurden wir regelrecht überfallen von diesen Antifas. Die kamen um die Ecke mit Steinen, mit Messer, alles. Was hast du gemacht? Ich habe Quarzhandschuhe angezogen. Wir waren 150 Leute. Da haben wir da gewirkt. Ich habe 6 Leuten den Unterkiefer weggeprügelt. Du sagtest gerade, dass du in Bewährung standest zu der Zeit. Ja. Das heißt, davor gab es auch schon eine Anzeige oder dergleichen? Ja, stimmt. Aber das war ist eine Familienangelegenheit. Und zwar habe ich den Peiniger meiner Kinder, meine beiden Töchter, wurden vergewaltigt. Und den habe ich ausfindig gemacht. Und den habe ich durch die ganze Innenstadt geschlagen. Ich hab so auf ihn eingeschlagen, dass mir die ganze Faust weggeflogen ist. Mensch, Christoph, mir fliegen die Ohren gerade weg, was du mir da alles erzählst. Nach diesem Angriff auf die Antifa-Leute, ja. Gab es eine Anzeige? Ja, die Verhandlung war gestern gewesen. Die Verhandlung war gestern? Die Verhandlung war gestern gewesen. Und was ist dabei rumgekommen? Es waren 4 Delikte gewesen. 2 haben sie fallen lassen und 2 haben sie mich verurteilt. Ja, wie gesagt, 30 Tagessätze, 45 Tagessätze, 30 Euro. Das sind 1350 Euro. Mehr nicht? Nee, mehr nicht. Aber du hast die Leute, so wie du es gerade beschildert hast, doch krankenhausreif geschlagen. Ja, nur das konnten sie mir nicht anders. Das konnten sie mir nicht anders. Das war so ein Getümmel gewesen. Wenn da, du steckst, wenn da 300 Leute, ja, ja. Wenn da 300 Leute aufeinander stoßen, du steckst, konnten sie mir nicht der Tat. Du steckst aber richtig im Sumpf. Ja, kann man nicht sagen. Doch, sage ich schon. Ich bin jetzt mit meiner Frau wieder zusammen. Meine Frau hat mich unter Kontrolle. Ich habe der Hugese abgesagt. Mhm. Ja, weil ich da auf irgendeine bescheuerte Brücke auf Rehmagen aufpassen würde. Die kommen ja da an mit, ey, du bist ein stahlharter Kerl und versuchen mich zu locken da, ja, ich bin eine Fotze, warum ich nicht da hinkomme und so. Okay, aber ich du hast denen jetzt abgesagt. Wie gesagt, ich bin mit meiner Frau, ich habe meine Kinder, die Sache mit meinem Kollege ist gegessen. Ich will jetzt wissen, wie der Ist-Zustand. Du hast eine Verurteilung gerade erlebt, gestern. Ja. Und du hast jetzt innerlich für dich entschieden, du gehst wieder raus aus der Szene. Stimmt das? Die ist schon länger, der Entschluss. Ja, gut, aber du bist ja wieder rückgängig geworden. Ich will wissen, wie jetzt der Stand der Dinge ist. Du willst jetzt, du bist jetzt raus wieder. Ich habe meine Aufgabe wieder. Ich bin seit Februar Opa geworden. Na, weißt du, Christoph, ich hab diese, okay, ich hab wirklich bei dir die Sorge, wenn jetzt irgendwas wieder in deinem Privatleben drunter drüber geht, hängst du wieder in diesem ganzen Gewaltdreck drin. Ja, und das ist auch die Frage, das ist auch dann mein Problem. Ich weiß nicht, wie lange ich da noch standhalte. Weil jetzt war ich noch alles kontrolliert. Ich weiß nicht mehr, wie lange das standhält und ich total unkontrolliert bin. So. Weil, ja, genau das sage ich. Genau das sage ich. Leben, ne? Ja. Mein ganzes Leben war so gewesen, ja, ich bin mit Gewalt groß geworden. Ne? Mit Gewalt bin ich groß geworden und sowas alles, ja. Aber das Problem war, immer kontrolliert. Ich bin nicht rausgegangen, hör mal, deine Fresse passt mir nicht, die baue ich dir jetzt um. Okay, ja? du hast Angst, so wie ich es gerade auch formuliert habe, dass du irgendwann doch nochmal richtig durchdrehen könntest. Ja, das ist, meine Frau sagt selbst, ich bin gefährlich. Ich habe da auch Angst vor, wenn ich dich so reden höre, Christoph. Zwei Dinge will ich dir sagen. Ja. Du bist Vater. Ja. Und du bist jetzt sogar Opa schon. Ja. Ich finde, man hat als Vater oder auch als Opa die Pflicht, seinen Kindern ein Vorbild zu sein. Ja, das stimmt. So, und man ist kein Vorbild, wenn man ein Schläger ist. Ja, so. Das ist es auch. Weil guck mal, das zweite. Wenn du das selbst schon so selbstkritisch sagst, ehrt dich das ja. Ist es ja schon mal okay, wenn du sagst, ich habe da irgendwie Angst vor mir selbst. Dann bin ich jetzt froh, dass du im Moment wieder in den guten Händen deiner Frau bist. Aber du musst darüber hinaus etwas unternehmen. Unternehmen heißt, dass du zu einem Psychotherapeuten gehen musst, damit du mit einem Fachmann, der sich mit solchen Dingen auskennt, an dir arbeitest, dass du dich immer im Griff haben wirst, auch in extremen Lebenssituationen, auch in Krisen. Das muss das Ziel sein. Wärst du dazu bereit? Ja, ich kann dir sagen, ich bin beim besten Wege dahin. Jetzt vor kurzem ich bin Berufskraftfahrer, habe ich eine Platzwunde gekriegt von einem, der mich geschnitten hat. Mhm. Ich habe eine Platzwunde am Auge bekommen. Ich habe meinen Kindern damals geschworen, meine Fäuste bleiben in der Jackentasche. Ich werde mich nie wieder prügeln, nie wieder wehren. Mhm. Ja? Der hat mir einen gegeben, mein Auge ist aufgeplatzt. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt besser. Das wäre besser für uns beide. Ja, ich bin eingestiegen in meinen LKW und bin gegangen. So, und genau so ein Verhalten lernst du noch weit ausgiebiger und detaillierter in einer solchen Therapie. Soll ich dir was sagen? Weißt du, was meine Kinder mir gesagt haben? Bist du eigentlich bescheuert? Den hättest du Erdboden gleich machen wollen. Der hat dich geschlagen. Ja. Aber genau dann geht das Ganze wieder von vorne los und du bist in der Spirale. Christoph, ich möchte, dass du mit meiner Psychologin jetzt mal ein paar Worte redest. Das ist ja ganz unverbindlich, da musst du keine Angst vor haben. Ja. Die gibt dir einfach einige Informationen an die Hand, was du machen kannst, damit du für dich stabiler bist und damit du dich noch besser im Griff hast. Ja. Okay? Ja. So, das läuft ja so, dass du auflegst und dann wirst du von der Magdalena gleich zurückgerufen. Okay. Ne? Ich hoffe. Ja, wie gesagt, also mit diesem ISIS und wie der User schon sagte, ne, diese Videos, die dort im Internet verbreitet, die waren auch noch ausschlägig. Meine Mutter hat gesagt, Christoph, das ist Propaganda, was die machen. Mhm. Das ist richtige Propaganda. Und ich sag dir ehrlich, das hat so eine Wirkung auf mich gehabt. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau mit Benzin angezündet haben. Wir wollen es gar nicht. Das war mir so ein Vergnügen. Ja. Wir kamen aus Dortmund. Okay, Christoph, jetzt red ich nicht wieder in den Zaun rein. Jetzt lassen wir das mal so stehen, wie ich es gerade zu dir gesagt habe. Und ich bitte dich aufzulegen und du wirst von Magdalena zurückrufen. Okay? Okay, Daumen, Jan, und ich drück dir die Daumen, dass du es schaffst und wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Danke, ja, mach's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. 1.36 Uhr haben wir. Und hier ist unser Thema nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Hauptthema Gier. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die extrem gierig sind. Gierig zum Beispiel nach Geld, gierig nach Essen, gierig nach Erfolg, nach Sex, nach Aufmerksamkeit oder vielleicht auch nach bestimmten Rauschzuständen, welcher Art auch immer. Und andere Frage, kennt ihr Leute, die sehr gierig sind, gierige Menschen? Unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nächste Woche, das Thema Gier, wenn ihr euch gerne mit mir darüber unterhalten wollt, mailt uns domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch an vor der Sendung, während der Sendung. Das Thema heißt Gier. Heute ist das Thema offen und wir können über alles reden und ich freue mich auf den Markus, der ist 46. Guten Morgen, Markus. Hallo, Markus. Hallo. Ja? Hallo, Domian. Du hörst mich. Ich höre dich, ja. Und zwar ist es so, ich lebe jetzt seit 25 Jahren schwul. Ich bin im Kinderdorf groß geworden. Damals hat eine Erzieherin mich gefragt, ob ich denn was mit dem, ich hatte bei einem Freund übernachtet, ob ich was mit dem hatte, sexuell gesehen. Und dann habe ich, ohne groß weiter nachzudenken, ja gesagt, obwohl ich eigentlich nein sagen wollte, weil so, bei Jungs, bei kleinen Jungs ist das halt nun mal so gegeben, dass man, wie alt warst du, ne? Deine Schwänze im Vergleich, da war ich 16. 16, na, du kleiner Junge warst ja nicht mehr. Nee, aber hat äußerst neugierig. Und da warst du als 16-Jähriger noch in einem Kinderdorf. Da bist du aufgewachsen. Ja, ja. Da bist du da aufgewachsen. Bin ich aufgewachsen, ja. Okay. Mhm. Die haben mir auch sehr gut geholfen, indem sie halt, also ich komme aus Erkelenz, das ist in der Nähe von Aachen. Ja. Die Erzieherin, mit der ich zusammen, die mich betreut hat, die hat dann ein Aachenbuch aufgetan, wo alle schwulen Kneipen und alle schwulen Gruppen drin aufgelistet sind. Und da bin ich dann halt auch direkt nach Aachen gezogen, um alles mitzubekommen. Das ist sehr lustig. Die Erzieherin hat dir Adressen rausgesucht, wo du schwul ausgehen kannst? Ja, genau. Aha. Die war so kulant und hat dann auch so die Pinke Panther in Aachen angeschrieben. Da bin ich halt jetzt, da hatte ich mein Coming Out und konnte offen drüber sprechen, weil halt jeder schwul war. Pinke Panther, was ist das, so eine Selbsthilfegruppe für Schwule oder was ist das? Ja, Pinke Panther ist eine Jugendgruppe. Eine Jugendgruppe in Aachen. Okay, da warst du. Mhm. Ja. Da war ich, ja. Okay, soweit. Mhm. Alles klar. Was ist denn der Grund deines Anrufes, Markus? Ich kenne keine Hetero-Frauen, ich kenne auch keine Hetero-Männer. Und meine Krise ist jetzt, wie spricht man eine Frau an, weil ich das seit 25 Jahren nicht gemacht habe. Was, wie bitte? Du, was machst du? Du lebst ganz normal in Erkelenz seit sehr langem. Mhm. Hast einen Beruf wahrscheinlich? Ja, ich bin Büropraktiker. Büropraktiker? Ja, das kennt man so öffentlich noch nicht. Das war früher der Bürogehilfe. Aber naja, ist auch wurscht. Du hast mit vielen Leuten zu tun und du, wieso kennst du keine heterosexuellen Frauen, heterosexuelle Männer? Ja, das war halt so in der schwulen Szene in Aachen, in der ich verkehrt bin, da kannte man sowas eigentlich gar nicht. Aber alle Schwulen haben doch irgendwelche Frauen, Heterofrauen zu Freundinnen zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, aber da geht es auch halt nur darum, auszuprobieren, wie es so klappt im Bett mit denen. Nee, gar nicht mal ums Bett, einfach so als gute Freundin. Habe ich noch nie gehört. Ich habe es von keinen Schwulen. Und wenn es die extremste Tunte ist, habe ich noch nie gehört, dass die sagen, wir kennen keine heterosexuellen Frauen und heterosexuelle Männer. Mhm. Wie kommt das? Ja, das sind so die Gabis, weißt du, also man nennt das in der schwulen Szene eine Gabi haben, eine gute Freundin, mit der man sich unterhalten kann, auch über weibliche Dinge, weil ich dann auch sehr androgyn aussehe und mich gerne schminke und ich ziehe auch gerne Frauenklamotten an. Mhm. Aber das Ganze ist eher eine Gewöhnungssache, denn niemand wird schwul geboren. Also das ist eine Entscheidungssache und die Entscheidung bleibt. Aber halt du auch, ne? Sagst jetzt ganz ernsthaft mir, dass du in den 25 Jahren, in den letzten Jahrzehnten keinen nahen Kontakt zu einem heterosexuellen Mann und zu keiner heterosexuellen Frau hattest. Keine, nee. Und du fragst mich, wie spricht man heterosexuelle Frauen an? Fragst du, ne? Ja, was hören die gern? Ich weiß nicht, was Frauen wollen. Warum willst du eine heterosexuelle Frau ansprechen? Momentan bin ich in einer Identitätskrise und ich noch nie mit einer Frau geschlafen habe. Ah, da weht der Wind. Das heißt, du willst das mal ausprobieren. Ach so, jetzt verstehe ich. Das heißt, du willst eine Frau anbaggern. Ja, genau. Jetzt verstehe ich. Weil nach 25 Jahren Schwulenleben muss auch mal irgendwas anders kommen. Ja, ich habe die Hürde jetzt also wirklich genommen, aber wie gesagt, ein anderes soziales Umfeld ist sehr schwer zu kriegen. Hast du denn, ist das jetzt einfach so eine Spielerei oder hast du wirklich das Bedürfnis, mal mit einer Frau erotische Erlebnisse zu haben? Ja, genau, das möchte ich haben. Möchtest du? Weil ich für mich feststellen möchte, ob ich mich in eine Frau verlieben kann oder nicht. Ja, finde ich völlig legitim. Wenn ich das kann, dann gehe ich davon aus, dass ich auch nicht schwul bin, sondern eher metrosexuell und das ist wie Männer, den ich zusammen war, dass die waren mal ein bisschen älter als ich und ich wollte einfach nur so sein wie die. Ich wollte mit denen nicht direkt ins Bett. Ich bin so mehr oder weniger überrumpelt worden und wollte eigentlich nur sein wie dieser Mann, also weil er ein sehr schöner Mensch ist. Weißt du, Markus, du sprichst eine heterosexuelle Frau genauso an, wenn du ein bisschen mit ihr in Kontakt kommen möchtest, wie einen schwulen Mann, mit dem du in Kontakt kommen möchtest. Das ist dasselbe Spiel. Ist dasselbe Spiel, man flirtet miteinander, man kommt ins Gespräch, man verabredet sich, man kommt sich ein bisschen näher, da ist kein großes Geheimnis. Und du bist aber das geht doch auch sehr langsam bei den Heteros. Ne? So bei beim ersten Treffen dann gleich ins Bett zu springen, das weiß ich halt alles gar nicht. Bei den Schwulen ist das so. Bei den Schwulen geht's da geht es unter Umständen ein bisschen schneller. Und darum beneiden die Hetero-Männer ja auch die Schwulen oft, weil das da flotter geht. Ja, du musst schon ein bisschen mit einer Frau musst du ein bisschen geduldiger sein. Aber das ist doch nicht schlimm, dann bist du halt ein bisschen geduldiger, umso spannender und interessanter ist es. Oder willst du gleich mit der Schönen ins Bett steigen? Nein, ich habe jetzt eine Frau an einer Bushaltestelle getroffen, wir haben uns ein bisschen unterhalten und so. Ja. Und dann sind wir uns an dem Tag noch zweimal begegnet und dann meinte der, jetzt müssen wir aber mal einen Kaffee trinken. Na, guck. Und dann habe ich gedacht, ja, dann trink mal einen Schnaps und dann war ich bei ihr zu Hause. Ja. Haben also eine Flasche Schnaps getrunken. Wie? Ich habe gleich eine ganze Flasche Schnaps getrunken? Ja. Seid ihr Jeck? Obstler waren das. Und ich finde also so sexuelle Neigung, also so ein sexueller Wunsch, den kann man auch totreden, also indem man einfach die ganze Zeit drüber redet, ohne es zu tun. Habt ihr so viel darüber geredet? Ja, genau. Und dann wart ihr beide besoffen von eurem Obstler, habt über Sex geredet, aber es ist nichts passiert? Es ist nichts passiert, nee. Aber jetzt mal im Ernst, wieso haust du dir dann eine halbe Flasche Schnaps in den Kopf? Da ist man dann nicht mehr bei Sinnen. Ja, also es ist nicht zum Äußersten gekommen, aber so ein bisschen Fummelei war da schon dabei. Ah. Sonst hätte ich mich gar nicht getraut. Ah, irgendwie. Ich verstehe. Also du hast in deinem Leben vorher noch nie mit einer Frau gefummelt? Nein. Und jetzt schon ein bisschen. Wie fandst du das Fummeln mit der Frau denn? Das war sehr, sehr erregend. Also allein schon, als wir hier saßen und den ersten Schluck getrunken haben, da wusste ich irgendwie, die ist irgendwie saugeil. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie spricht sie das an? Ja, so, aber jetzt... Jetzt habe ich mir vorgenommen, wenn ich sie das nächste Mal sehe, dann lade ich sie zu mir zum Kaffee ein. Ja, das finde ich eine gute Idee. Das heißt, ihr habt jetzt wahrscheinlich Telefonnummern und könnt miteinander kommunizieren? Ja, sie hat meine Nummer. Ach, du hast ihre nicht? Nee, ich habe ihre leider nicht. Ja. Da kam gerade der Bus und dann hatten wir keine Zeit. Wie alt ist sie? Die ist 56. 56 und ist sie hoffentlich solo? Ja, die ist solo. Ich habe natürlich als allererste Frage, ob sie verheiratet ist oder sowas. Ja, genau. Ich finde, Markus, der Anfang ist gemacht. Der erste Schritt in die Frauenwelt ist getan. Und ich finde wirklich, ganz im Ernst, auch interessant, was das du sagst, dass du das erregend fandest. Ja, ich fand das sehr erregend. So, das heißt ja, dass das schon... Ja, an die Brüste zu gehen und dann ist das alles schön weich und warm und ich schäme mich nicht dafür, aber ich... Also am liebsten wäre ich an dem Wochenende ganz mit ihr aus dem Bett rausgegangen, so gut finde ich. Markus, an deiner Stelle würde ich jetzt aber mal richtig schön am Wochenende ausgehen, in eine Kneipe. Ja, ich hab mir so einen Irish Pub überlegt, da gehe ich jetzt mal hin. Genau. Also geh bloß nicht dahin, wo Schwule sind, ne? Ist ja klar. Du musst jetzt dahin gehen, wo Heterosexuelle sind. Ja, okay. Ne? Und Irish Pub ist super. Da treiben sich auch viele Mädels rum. Ja, jetzt musst du rangehen. Und du sei ganz locker, wie gesagt, das Spielchen ist dasselbe wie bei den Schwulen. Geht vielleicht nicht so schnell hinterher zur Sache, aber ich bin ganz sicher, dass du das schaffen wirst und dass es gut wird. Ja, das hoffe ich von ganzem Herzen, weil ich mit Männern halt überhaupt nichts mehr anfangen kann. Interessieren Männer dich sexuell gar nicht mehr? Nee, gar nicht mehr. Ich hatte bis vor 2 Jahren noch einen festen Freund und unsere Sexualität ist irgendwie eingeschlafen. Es machte mir keinen Spaß mehr. Ich hatte mich dran gewöhnt und es macht keinen Spaß mehr, weil es immer so dieselben Nummern waren. Aber am Anfang war das schon für dich toll mit dem Typ. Am Anfang war, klar, ich war neugierig. Ja, ich war 16 und bin ins Spurenreferat in Aachen gegangen. Die waren alles Studenten, also über 30, 35. Und ich fühlte mich so ein bisschen verloren, ja. Also habe ich auf die Frage, bist du schwul oder bi, habe ich immer gesagt, ich bin schwul, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt. Mhm. Also du bist ein interessanter Fall. Ich habe bisher erst 2 Leute persönlich kennengelernt, die lange schwul gelebt haben, auch so in deinem Alter ungefähr, und dann umgeschwenkt sind zu Frauen. Viel öfter trifft man Männer, die eine ganze Weile hetero gelebt haben und dann umschwenken auf ein bisexuelles Leben. Das trifft man viel, viel öfter an. Aber sowas, wie du jetzt gerade beschrieben hast, gibt es natürlich auch. Markus, ran an den Speck. Lass es dir gut gehen und genieß die Frauenwelt. Ja, schönen Abend. Ja, dir auch und viel Glück. Jo, tschüss, ciao. Danke, tschüss. 1:48 Uhr. Hier ist Uschi. Uschi ist 70. Guten Morgen, Uschi. Hallo, Uschi. Hallo, Domian. Guten Morgen. Guten Morgen, Uschi. Schön, dass du da bist. Ja, ich auch. Ich habe schon so oft versucht. Mann, und jetzt haben wir uns. Das ist doch toll. Gott sei Dank. Zu welchem Thema rufst du an? Hellsichtig und Jenseitskontakt. Oh, jetzt wird's spannend. Eben. Sag bloß, du bist ein Medium. Bin ich denn ja durchgezwungen worden, da anzurufen? Ach so. Das hat einen besonderen Grund. Also du hast Kontakt mit einem Medium aufgenommen. Ja. Warum hast du den Kontakt aufgenommen? Muss ich dir sagen. Ich habe einen Sohn gehabt. Der ist am 17.08.1994 in der Türkei tödlich verunglückt. Mhm. Der ist überfahren worden von einem Geisterfahrer. Mhm. Ein großes Unglück. Der Junge war wie alt? 27. Was für ein Unglück. Ja, und ich habe ihn unehelich geboren und war ein Wunschkind von beiden Seiten. Wir haben nicht geheiratet. Vom Italiener, ist ja auch egal. Und ich habe meinen Sohnemann abgöttisch gelebt. Mhm. Er ist in die Türkei geflogen mit der Freundin, hatten sich da ein Motorrad ausgeliehen, fahren über Land und da ist ihnen ein Geisterfahrer entgegengekommen, klatschbunt aus. Und die Freundin hat das überlebt? Nein, die ist hirntot im Flugzeug hier rüber nach Deutschland und dann ist sie im Flugzeug verstorben, hirntot. Die hat dann noch 2 Tage länger gelebt, wie mein Sohnemann. Das muss doch damals für dich eine... Ganz schlimm. Eigentlich ist es die größte Lebenskatastrophe in deinem Leben. Ne? Ja. Wie gesagt, das ist am 17.08.1994 passiert. Ja. Ich habe den Abend, das war Mittwochs, weiß ich ganz genau, Mittwochsabends um 22.32 Uhr schon länger mit einem Mann telefoniert und geflirtet. Mhm. Und dann ging bei mir oben im Fernsehen rechts in der Ecke, blinkte auf einmal 22.22 Uhr. Mhm. Und dann habe ich zu demjenigen gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, ich muss auflegen, da ist was mit meinem Sohn in der Türkei passiert. Warum, Uschi, warum? So, ich kann dir nicht sagen, ich muss auflegen. Ich geht nicht mehr, ich muss auflegen. Lass mich mal kurz eben fragen. Normalerweise blinkt ja im Fernsehen nicht die Uhrzeit. Eben. Ach so, das war so eine Erscheinung, meinst ja. du? Ach so. Dann habe ich den Sender ausgemacht, dann habe ich einen anderen Sender angemacht und dann blinkte wieder 22.22 Uhr. Wie groß blinkte das? So 2-3 Zentimeter. Mhm. Und vielleicht so 4-5 Zentimeter lang. Und so. Du hast sofort gedacht, das ist mit deinem Sohn, was? Ja, weil mein Sohn ist am 17.12.66 um 22.22 Uhr geboren. Mhm. Es war 22.32 Uhr. Und es war tatsächlich, war das seine Todesstunde ja. oder Minute? Ja, ja. Ich habe die ganze Nacht, ich habe Albtraum gehabt und habe meinen Sohn gesehen. Ich habe sogar seine Kleidung gesehen mit der Freundin hinten drauf auf dem Motorrad, dass sie da ja über Land fahren, sag ich mal so. Wobei in der Nacht hast du noch keine Nachricht bekommen. Nein. Nein, das war alles in deinem Kopf. In meinem Kopf. Und erst morgens um 8:15 rief mich meine Mutter an und sagte, komm sofort nach Hause, die Polizei ist hier gewesen und da ist was mit René passiert und der hat einen Unfall gehabt in der Türkei mhm. und der liegt im Krankenhaus, schwer verletzt, die Freundin ist tot und er ist verletzt, ja. Mhm. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, wortwörtlich, Mama, René ist tot. Hm. Nein, sag ich, René ist tot. Ich habe mich dann auf den Weg gemacht zu ihr und dann um 9:45 oder 10 Uhr, weiß ich nicht, dann kam die Mutter von der Freundin hm. und Geschwister und ja, und dann hatten sie auch die Nachricht bekommen, dass René tot ist. Und die Freundin, die lebte noch, die war im Krankenhaus und die ist dann ja im Flugzeug dann hier rüber, hirntot. Ja. Und dann habe ich die ganze Zeit, ich bin dann ganz ehrlich, ich bin Alkoholikerin geworden. Deshalb? Ja. Durch den Schock? Hm. Ja. Hast du denn, Uschi, entschuldige, wenn ich das jetzt schon so frage, hast du später Kontakt zu einem Medium aufgenommen? Ja, will ich noch erzählen. Mhm, ja. Ich habe erstmal so anderthalb Jahre lang habe ich mir jeden Tag die Kante gegeben, Flasche Whisky, anderthalb, ja. Bis ich einen Morgen konnte ich nicht mehr meine Kaffeetasse halten. Dann habe ich mich vor mir selber geekelt mhm. und habe den Whisky weglaufen lassen und von Stund an, toi, mhm. Habe ich es überstanden, habe gesagt, nein, ich schaffe das. Ich gehe nicht zum Psychiater, ich muss das alleine schaffen, habe ich auch. Super. So, und Respekt. Dann habe ich per Zufall 2004 beim Jürgen Fliege des Nachmittags Jenseitskontakte, also Medium kennengelernt. Ach so, in der Fernsehsendung. In der Fernsehsendung, mhm, ja. Da trat ein Medium auf. Ja, mhm. Zwei Damen waren das da. Mhm. Und weil ich unbedingt Kontakt zu René haben wollte, mhm. habe ich dann zu dem Sender geschrieben, da musste ich 3/4 Jahr warten und dann kriegte ich dann von dem Sender in kurzen Biografien 12 Leute vorgestellt. Und dann habe ich mir eine rausgesucht. Ach so, an Medien, die haben die verschiedenen... Medien, ja, Frauen und Männer. Ja. In kurzen Biografien, ne? Und da hast du dir eine ausgesucht? Ja, da habe ich mir eine ausgesucht. Das war auch die im Fernsehen zu sehen gewesen war? Ja, zufällig. Okay. Mhm. Und die hat zufällig am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Und wohnte die auch in deiner Gegend? Nein, nee. In Heidelberg. Und du wohnst... Oder bei Heidelberg. Und du wohnst weiter weg? Ich wohne in Remscheid. In Remscheid, ah, ja. Im Bergischen Land, ja. Richtig. Mhm. Und dann habe ich Kontakt mit ihr aufgenommen und habe sie angerufen. Sie wusste, ich habe die Nummer, meine Nummer unterdrückt. Mhm. Und ich habe nur gesagt, ich bin Ursula und ich wollte, ja, so und so. Mein Sohn ist verunglückt in der Türkei, ich wollte mit ihm Kontakt haben. Dann hat sie gesagt, ich müsste 2 Tage warten, dass sie den Kontakt aufnimmt mit ihm. Ja. Und ich sollte dann und dann nochmal anrufen. Also der Kontakt lief übers Telefon ab. Du bist ja, nicht hingefahren. Ja, nur per Telefon. So, dann hast du wieder angerufen. Dann habe ich wieder angerufen, wie sie mir vorgegeben hat. So, und dann hat sie mir gesagt, wie er aussieht und was er anhat für Klamotten. Und dann hat sie zu mir gesagt, neben, ich habe nichts gesagt von der Freundin, neben ihm steht ein großes, schlankes Mädchen mit langen, blonden Haaren. Und die hält sich immer mit beiden Händen den Kopf. Was hat sie, wer ist das? Und da habe ich gesagt, ja, das kann die Freundin sein, das muss die Freundin sein. Mhm. Ja, die hält sich immer den Kopf, warum hält die sich den Kopf mit beiden Händen? Und sagte, ich kann sie nicht verstehen. Was will die? Und dann habe ich gesagt, ja, die ist hirntot. Ah ja, das wollte sie sagen. Sie hat so schnell gesprochen, kurze Zwischenfrage. Kann das sein, dass diese Frau sich in den 2 Tagen Nein, unmöglich. Sie wusste keinen Namen von mir, sie wusste nur Ursula und sonst nichts. Aber du hattest gesagt, dass der Sohn verunglückt war. Das hattest du im ersten Telefonat schon. Hattest du auch gesagt, in welchem Land verunglückt war? Aber 2004. Naja, egal, vielleicht kann man das ändern. Na, erzähl mal weiter. Nein. Dann wollte ich von ihr wissen, wer ihn in Empfang genommen hat, als er hinüber ins Jenseits ging. Mhm. Sagt man immer. Mhm. Dann reicht einem die Hand ins Jenseits. Und dann hat sie gesagt, ja, ein kleinerer, untersetzter Mann, ganze weiße Haut, schwarzhaarig. Und da schrie ich denn dazwischen, ich bin so temperamentvoll. Und da habe ich gesagt, nein, mein Vater sah ganz anders aus. Hab ich gesagt, dass das ihr Vater ist? Mein Vater war nämlich blond und Glatze. So. Wer also, war es denn dann? So, und schwarze Haare, ja gut, schon ein bisschen grau. Und der hatte ein kariertes Hemd an, Ärmel hochgekrempelt, Hosenträger und Gürtel auf der Hose. Wer soll es denn gewesen sein? Mein Opa. Der Opa. Hat dein Sohn dir etwas ausrichten lassen über das Medium? Ja. Ich sollte mir keine Sorgen machen, ihm geht es sehr gut. Mhm. Und er wäre in Zukunft auch mein Schutzengel und ich sollte mir keine Sorgen machen. Und dann hat sie dieses Medium noch gesagt, ihr Sohn hat ihnen einen kleinen schwarzen Hund geschenkt. Einen kleinen schwarzen Hund? Ja. Was heißt das? Ich habe nach der Beerdigung von den Freunden von meinem Sohn einen kleinen Yorkshire Terrier, ein kleines Mädchen, geschenkt bekommen. Medium auch nicht wissen. Eben. Mhm. Und die hat man mir dann in den Arm gelegt nach der Beerdigung meinem Sohn. Die Sendung ist vorbei. Ich glaube, dass dieses Erlebnis für dich sehr hilfreich war, auch in der Trauerbewältigung. Insofern war es ein gutes Erlebnis. Ja. Ich danke dir, dass du uns das erzählt hast und wünsche dir alles Gute. Danke. Ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Moritz Güldenring. Nächste Woche heißt unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Gier. Und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, ciao, ciao.